Um dafür eine interpretative Basis zu liefern, müssen wir über die Darstellung der in Kapitel 5 einzeln dargestellten fünf tragenden Werte der freien Gesellschaft, ihre verbindenden Elemente und Wechselwirkungen verstehen. Die Komplexität ihres Wechselspiels ist groß und ich sehe mich nicht imstande, sie in ihrer ganzen Tragweite hier auszubreiten oder auch nur zu verstehen. Das liegt an ihrer evolutionären Genese. Sie sind nicht das Ergebnis menschlichen Designs. Dennoch ist es möglich, wichtige Elemente zu isolieren. Einerseits durch die direkte Wechselwirkung zwischen diesen Werten, die wir beobachten können, andererseits durch unsere Kenntnis, was passiert, welche Kaskade von Ereignissen in Gang gesetzt wird, wenn einzelne tragende Säulen der freien Ordnung durch den sozialistischen Angriff zum Einsturz gebracht werden. Es erscheint erfolgversprechend, dabei von der Funktion der Individualität auszugehen, weil die Selbsterkenntnis des Individuums in seinem Sein der Ausgangspunkt ist, dem die Wechselwirkung der Individuen bei der Schaffung gesellschaftlicher Institutionen nachfolgt. Die Reihenfolge lautet also: erstens Individuum, zweitens Familie, drittens Eigentum, viertens Religion und fünftens Kultur. Was wir hier zugleich vor uns sehen, ist eine Kaskade der Entfaltung des Individuums. In der ersten Stufe der Definition des Individuums, das sich selbst gehört, liegt die Erfindung der Freiheit des Menschen durch den Schöpfer. In der zweiten Stufe der Familie erhält das Individuum den Schutzraum, in einer ihm nicht freundlich, sondern in der Tendenz erst einmal feindlich, zumindest aber kompetitiv gesinnten Welt, damit es sich entfalten kann. Zugleich perpetuiert die Familie die Gesellschaft. Ohne Familie muss daher die Gesellschaft ihrem unweigerlichen Ende entgegenstreben. In der dritten Stufe, dem Eigentum, kristallisiert sich die reale, diesseitige Möglichkeit der Entfaltung unseres Seins als freie Wesen durch die Übung täglich verantwortungsbewussten Handelns, welches uns und unseren Familien die materielle Existenz sichert. Die vierte Stufe, die Religion, stabilisiert diese Ordnung, indem sie die Kodifizierung der Gebote spirituell und transzendent begründet. Es sind die Gebote, deren praktische Einhaltung die Basis für die Kodifizierung von Recht und damit die Begründung des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit bildet. Sie bringt Rechte und Pflichten in Einklang und ins Gleichgewicht. Die fünfte Stufe, Kunst, Kultur und Musik, bringt das Wesen unserer Freiheit, die sich daraus ergebenden Pflichten und die Emotionalität des Gebetes, der Korrespondenz zwischen Geschöpf und Schöpfer, welches die Kunst und die Musik materialisieren bzw. realisieren, in Einklang. Dies ist notwendig, damit die Menschen auch emotional das Geschenk der Freiheit begreifen und seine Transzendenz erkennen. Was sind die Rückkopplungen der Familie mit den anderen tragenden Elementen der freien Gesellschaft? Neben dem Schutzraum, den sie dem Individuum bietet, ist sie zugleich die Einheit, die die zeitliche Begrenzung der Wirkmacht eines Individuums in der Gesellschaft und der Welt aufhebt. Sie motiviert das Individuum zu Höchstleistungen, um seinen Nachfahren optimale Startchancen in einer von Knappheit und Wettbewerb bestimmten Umgebung zu geben. Das betrifft nicht so sehr das Hinterlassen eines Erbes, obwohl ich die Erbschaftssteuer als Besteuerung des Todes verachte und abschaffen würde, sondern vielmehr die Bildung des einzigen Vermögens, das der Staat nicht im Wege der Besteuerung dem Einzelnen rauben kann, der Bildung und des Könnens.